Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 16. Guten Morgen und guten Morgen. Wir gehen zu Vers 18 in 1. Korinther Kapitel 1 in der Passion-Übersetzung. Schau, was hier steht. Die Botschaft vom Kreuz zu predigen erscheint denen, die auf dem Weg ins Verderben sind, wie blanker Unsinn. Wir lesen viele Aussagen in der Bibel und halten nicht einmal inne, um darüber nachzudenken. Wenn wir mehr Zeit damit verbringen würden, über die Wahrheiten nachzudenken, zu meditieren und uns zu vergewissern, dass wir verstehen, was Gott sagt, würden wir unser Leben garantiert anders leben. Schau also, was Paulus sagt. Er sagt, die Botschaft vom Kreuz zu predigen. Was natürlich die Botschaft des neuen Bundes ist, das wunderbare, mächtige Evangelium. Also, die Botschaft vom Kreuz zu predigen erscheint denen, die auf dem Weg ins Verderben sind, wie blanker Unsinn. In den 54 Jahren, in denen ich jetzt Christ bin, habe ich viele, viele, viele evangelistische Veranstaltungen besucht. Seit meiner Kindheit war ich in Versammlungen, in denen das Evangelium gepredigt wurde. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen haben die Prediger in den meisten Fällen, an die ich mich erinnere, versucht, das Evangelium auf eine clevere Art und Weise zu präsentieren. Sie versuchten, das Evangelium sehr ansprechend zu gestalten. Paulus aber sagt, dass das Evangelium für die, die auf dem Weg ins Verderben sind, Unsinn ist. Warum versuchen wir, etwas attraktiv zu machen, was für Menschen, die verloren sind, nicht attraktiv sein kann? Denk mal darüber nach. Wenn wir versuchen, es für Menschen, die verloren sind, attraktiv zu machen, dann nehmen wir dem Evangelium seine Kraft. Das Evangelium ist keine schlaue Botschaft. Es ist eine kraftvolle Botschaft. Und für die Menschen, die das Evangelium ablehnen, muss es wie Unsinn sein. Wenn Menschen, die das Evangelium ablehnen, die Einstellung haben, na, das ist ja eine wirklich schöne Botschaft, die du da verkündest. Das ist wirklich schön, was du glaubst. Aber es ist nichts für mich. Dann hast du nicht das wahre Evangelium gepredigt. Denn das wahre Evangelium muss für diejenigen, die es nicht annehmen, wie Unsinn sein. Warum haben wir so viel Angst davor, Menschen mit der Botschaft des Evangeliums zu verärgern? Für diejenigen, die es ablehnen, muss es unsinnig sein. Aber schau, was Paulus sagt. Zuerst sagt er, aber. Und du erinnerst dich an das Wort aber? Erinnerst du dich an das Wort aber? Du weißt schon, aber. Mas ist das portugiesische Wort für aber. Aber für uns, die wir gerettet werden. Du erinnerst dich, dass ich schon oft über die aber in der Bibel gesprochen habe und wie wichtig diese Worte sind. Paulus sagt also mit anderen Worten, macht euch keine Sorgen, dass es für die, die es ablehnen, wie Unsinn aussieht. Für sie muss es unsinnig sein, aber für uns, die wir gerettet werden, ist es die mächtige Kraft Gottes, die in uns freigesetzt wird. Darf ich etwas vorschlagen? Wenn du ein kluges Evangelium predigst, das für die, die es ablehnen, nicht unsinnig ist, sagen die, die es ablehnen, sehr schön, aber nein, ich glaube nicht, dass ich das will. Wenn du dieses Evangelium predigst, wird es nicht die Kraft für diejenigen sein, die gerettet werden. Denn das Wort aber bedeutet, dass der erste und der zweite Teil miteinander verbunden sind. Ein cleveres Evangelium ist nicht die Kraft Gottes, um gerettet zu werden. Das Evangelium vom Kreuz ist die Kraft Gottes, um gerettet zu werden. Wir brauchen also keine clevere Art, das Evangelium zu verkünden. Wir müssen bei der einfachen Botschaft des Kreuzes bleiben und sie mit Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen und der Liebe zu den Menschen zeigen. Wenn wir das tun, werden wir die Kraft des Evangeliums erleben. Ich will nicht das Evangelium predigen, das von mir abhängt. Ich will das Evangelium predigen, das davon abhängt, was am Kreuz passiert ist. Denn in mir steckt keine Macht, aber im Kreuz steckt eine Menge Macht. Denk mal darüber nach und weißt du, plötzlich kann jeder das Evangelium predigen. Viele Leute haben mich gefragt, Reinhard, hilf mir, lehre mich, wie ich das Evangelium verkünden kann. Und sie haben versucht, eine clevere Methode zu finden. Es gibt keine clevere Methode. Es gibt nur die Botschaft des Kreuzes. Darin liegt ihre ganze Kraft. Bis morgen, Leute.